Ich hab gesagt, du kriegst mir einen Blasen. Los, mach schon, steck ihn hier endlich ein. Also, was sagtest du? Nur, ich provoziere dich nicht so. Jeder weiß doch, dass du eine astreine Schwanzlutschere bist. Na also, du willst mir schon viel besser sein. Ich verstehe.